sehr, sehr spannend. Doch. Wenn die Zeit durch da ist, dann ja. Gern. Wir würden jetzt irgendwie hinter das Haus gehen und uns hinsetzen. Ein bisschen in die Sonne. Ja, genau. So, nur ganz kurz, habt ihr eine Uhr zufällig? Weil um 5 werde ich hier vorne abgeholt. Da muss ich dann wieder hier vorkommen. Es ist 4:15. Oh ja, super, dann hast du ja Zeit. Ja, die Sendung soll länger gehen. Macht es Spaß? Also hat dir das jetzt gerade Spaß gemacht oder fandst du schon andere Sachen geiler? Das hat schon Spaß gemacht, war aber unglaublich anstrengend. Okay. Das war eine Vorbereitung. Also vielleicht kurz für alle, ich habe den Film gerade am Klavier begleitet, für die, die mich jetzt nicht gesehen haben. Also ein Stummfilm, Fritz Lang, Die Nibelung Teil 1, Teil 1 von 2, 2,5 Stunden ziemlich genau. Und zwar habe ich den begleitet am Klavier nach der Originalmusik von Gottfried Huppertz, nach einem... Da gibt es einen Klavierauszug, was nicht direkt ein Klavierauszug, sondern es ist eine Klavierstimme, die ins Orchester reingehört. Und in dieser Klavierstimme, die auch für als Partiturersatz gedacht ist, sind auch nicht die ganzen Nebenstimmen, also die ganzen eigentlich die Hauptmotive und sowas drinne. Und das muss man sich sozusagen als Pianist so zusammenfuddeln. Also ich habe die Musik relativ frei behandelt, aber auch relativ streng nach dem Originalkonzept von Huppertz. Hatte dazu noch eine Woche Zeit zur Vorbereitung, vorher wusste ich gar nicht, dass ich das heute machen darf. Insofern würde ich sagen, ist so semi gelungen. Also ein paar Stellen ist es halt ein bisschen auseinandergebröckelt bei mir, weil man so schnell dann nicht mit dem Kopf hinterherkommt, wenn man es noch nicht so lange vorbereitet hat. Also ein bisschen mehr Übung, dann wäre es ein bisschen authentischer geworden, aber es war schon relativ authentisch an vielen Stellen. Ja. Ne? Also Stummfilm mit Live-Musik, das war die Originalmusik sozusagen. Nächste Woche zweiter Teil. Auch wieder begleitet. Ja, ja, auch wieder mit mir dann. Danach gibt es ja glaube ich noch Tonfilme. Ihr macht das ja glaube ich chronologisch im Seminar. Ja. Achso, doch, Napoleon mache ich auch. Ja, das wird nochmal ein Riesenbrocken. Das ist ja. Stunden oder sowas. Mhm. Oder so, ja, nee, ja. Jetzt gucken wir in einem. Jetzt müsste doch eine Pause geben, oder? Es gibt eine Pause. Also, ja, ich wollte gerade sagen, sonst zwei ist Teile. Toilettentechnisch oder zwei so. Teile. Ich dachte jetzt eher, um irgendwie die Filmrolle oder so zu wechseln oder sowas. Das möglicherweise auch, weiß ich gar nicht so genau. Heute war es ja digital projiziert, war auch eine Restaurierung, die jetzt digital nochmal bearbeitet wurde. Und bei Napoleon ist eine Restaurierung aus den 80er Jahren, soweit ich weiß. Die läuft dann analog. Und die läuft dann auch mit diesem berühmten Triptychon-Finale. Da gibt es ein großes Finale. Das ist damals mit drei Projektoren nebeneinander gemacht worden. Drei Bilder parallel, die teilweise dann so eine Art frühes CinemaScope präsentieren und teilweise aber auch so Splitscreen-mäßig arbeiten. Das wird ganz interessant. Also den Film bis zum Ende angucken. Der Schluss ist das Beste. Da muss ich halt 5 Stunden warten. Naja. Später dann. Na gut. Na. Zurück zur Nibelung. Back to Shopping. Habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen? Ja. Ich hatte lustigerweise das erste Mal, in Weimar war es ewig lang her, da war ich in der Oper mit meinem Vater und es war Rheingold. Das ist ja auch so die Ecke und das hat mich irgendwie sehr an damals erinnert, weil es immer so schon immer wieder oder am Anfang war ich eigentlich total müde und die Augen fielen immer wieder zu. So. Ich glaube, ist auch so gedacht, dass man da mal 5 Minuten zwischendurch schlafen kann. Weil kann aber auch einfach irgendwie mal schlafen, man kommt immer wieder rein. So. Und habe aber jetzt so meinen Vater, der damals unglaublich ergriffener saß, besser verstehen können, weil ich doch auch diesmal mehr damit anfangen konnte, als vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren das her jetzt ist, 8 oder so. Und ja, ich habe gemerkt, doch, also mit dem Klavier vielleicht auch nochmal, es war so die ganze Zeit so eine Spannung. Und es war schon aufreibend. Also ich war froh auch, dass es dann zu Ende war nach 7 Teilen. So, aber ja. Der zweite Teil hat auch nochmal 7 Gesänge, allerdings ist er insgesamt nur 2 Stunden, 10 Minuten. In der neuen. Aber auch irgendwie dann aufreibend. Aufreibend und dann immer wieder. Ja, Fritz Lang heißt nicht umsonst Fritz Lang. Ne? Das ist aufreiben. Also mir haben das erste Mal im Film die Bösewichte leid getan. Also ich finde den, ich fand den dran, der sah voll süß aus und mir hat es dann total leid getan, als er dann Blut rausgetropft. Also der Drache. Ja, genau. Für mich war da kein. Das hat mir wehgetan. Ja, für den hätte ich auch nichts getan. Ich fand, der war einfach so schön gebaut, so, dann hätte man ihn nicht sofort zerstören müssen. Genau, aber auch diese ganzen Trolle, die sahen total zerbrechlich. Da wäre ich gern hingegangen und hätte die mal in den Arm genommen oder so. Ich fand, die sahen alle so bemitleidenswert aus und nicht irgendwie böse. Ja, das ist auch interessant, finde ich. Das, so richtig böse sind die nicht. Ich weiß, damals hat es vielleicht ein bisschen anders gewirkt, so der Drachen. Das hat man damals, glaube ich, noch nicht so gesehen auf einer Leinwand. Aber heute, so im Laufe der letzten Jahrzehnte, sehen Drachen halt ein bisschen bösartiger aus. Und da ist der relativ niedlich. Das stimmt. Eine Aufhebung von, eigentlich waren das so freie Adjektive, irgendwie gut, böse, wer mal irgendwie mächtig, wer ohnmächtig war, wer weiblich, männlich, so. Es war so alles... Das geht so, da kann ich nicht zustimmen, was weiblich-männlich angeht, weil ich habe, also ich meine, klar, das liegt im Inhalt selbst, also in der Sage, da kann der Film, Anführungszeichen, die filmische Umsetzung nicht viel zu. Aber mein Empfinden, also wie gesagt, das glaube ich ist auch so raus. Meinst du von dem Ästhetischen her oder von den Handlungsschemen? So, nee, von dem, der Mann als Mächtiger oder die Frau als Mächtige oder so, dieses auch gesellschaftliche, was man als männlich oder weiblich, wer jetzt der Starke, wer jetzt... Ja, aber das ist ja nicht so, genau, aber das ist ja religiös, also wenn man das jetzt, ich gucke es natürlich religiös an, aber die Frau ist die Hinterhältige, die Böse, also zum Beispiel Brunhilde auf jeden Fall, die den Mann eigentlich hintergeht, und die andere, die Kriemhilde, ist dann die sich von ihren Emotionen überwältigen lässt und so diese ganze Tragödie noch, also herbeiführt irgendwo. Also eigentlich scheitert es an den Frauen, die ihre Gefühle nicht im Griff haben. Und das ist, also ich meine, Paradies, ja, und so. Ja, aber beide sozusagen, die ja, genau, auf einer emotionalen Ebene arbeiten und die anderen, die eher sozusagen hinterlistig und geschickt sozusagen sind. Ja, die weiblichen Attribute aber. Ja, ich weiß nicht, ob hinterlistig jetzt... Das Interessante ist, wie in dem Film, aber jeder, egal wie sie sind, sie fügen alle so ihren Teil zum Drama bei. Es ist unaufhaltsam, rollt, kommt diese Lawine ins Rollen, im zweiten Teil dann noch mehr. Da wird dann diese zarte, liebliche Kriemhild, wird dann ja zu so einer Art Totenengel, so einem richtig, also hasserfüllten, völliges Gegenteil. Kann man gespannt sein. Ich finde, man gerade da, als dann... klar wird, dass sie diesen Reif da um den Arm trägt. Ja. Ich finde, da fiebert man ja schon richtig mit, so, ziehen ab, das wird ganz schlimm, wir wissen alle, wohin das führt, lass es. Ich finde, das ist so richtig so, das ist so sehr offensichtlich. Man fiebert trotzdem irgendwie mit. Aber trotz, dass man weiß, wohin es eigentlich auf jeden Fall führt, ist es trotzdem sehr, sehr spannend, finde ich. Also einfach durch die Art und Weise, wie es dann passiert und wie es dann zueinander kommt, dass es halt irgendwie dramatisch endet, das ist ja eigentlich recht schnell deutlich, finde ich. Und vor allem, weil es so um so essentielle Sachen geht. Ich meine, im Stummfilm geht es ja kaum anders. Wir verstehen genau, worum es geht. Es sind total essentielle Sachen, die in den Emotionen, wir haben beide Bollasch gelesen, jeder Mensch versteht, ne? Ja, weil also dieses, ich würde nicht sagen, dass ich wissen, was sie sagen, verstanden oder so durchgelesen habe, aber ich glaube, für mich war es einfach so dieses, was uns ja als Menschen irgendwie zusammenhält, so diesen Grundkonflikt, jede Sekunde mit der Endlichkeit von aller Form vielleicht auch irgendwie umzugehen. Und das ja auch schön fand, so, sowohl Siegfried hat seine Achillesferse, hat das Holz oder der Ring, der nicht komplett zu ist von ihr, sondern also immer auch Bruchstellen und was irgendwie offen ist oder was nicht oder was unendlich ist, ja, oder was nicht irgendwo unendlich ist, so. Und das fand ich irgendwie so, was, so, dass jeder diese Konflikte immer wieder mit sich ausloten muss, jede Figur, und das dann in dem Zusammenspiel zu was sehr monumental bombastischem irgendwie wird. Aber das war so für mich vor allen Dingen sehr, was so gewirkt hat oder was so durchkam. Vielleicht, um nochmal auf die Form zurückzukommen, ich finde, es war so spannend, weil es eben gerade nicht wie ein Film war oder so, weil dafür wäre es echt ein bisschen so, ja schon, aber also mich hat es halt assoziativ nicht an einen Film erinnert, weil ich glaube, wenn ich jetzt an andere Filme im Vergleich gedacht hätte, dann hätte ich ziemlich doof gefunden, einfach weil die Qualität und so ja mit heute überhaupt nicht zu vergleichen ist. Aber mich hat es mehr so an ein Theaterstück erinnert und teilweise an auch an Buch, weil ja vor den... Bevor man dann die Bilder gesehen hat und so, hat man ja schon angekündigt bekommen, was jetzt passieren wird. Das ist wie so ein Bilderbuch, man liest die Geschichte und dann guckt man wie so ein Kind dann die Bilder an. Und dadurch fand ich es irgendwie spannend, weil es für mich wie ein Theaterstück war, und das hat mich deswegen mitgerissen, auch gerade wegen der Live-Musik, glaube ich, weil das ja auch im Theater hat man ja auch Live-Musik praktisch. Deswegen fand ich es spannend. Also ich glaube, ja, ich hätte es nicht spannend gefunden, wenn es irgendwie schon filmischer gewesen wäre, so auch von der Art, wie die Schauspieler geschauspielert haben. Ich finde, die haben schon sehr Theater gespielt. Ja, genau. Da, aber das mit dem Theater muss ich dir recht geben, das ist ein bisschen, es gab ja damals dieses besonders einflussreiche Theater von Max Reinhardt, der diese großen Masseninszenierungen gab, lange auch viel übernommen hat in Ernst Lubitsch, viel für den Film adaptiert. Da ist natürlich viel drin. So, aber zur Qualität würde ich noch was sagen. Also ja, du musst unterscheiden zwischen der filmischen Qualität, der Bildauflösung vielleicht und der inszenatorischen Qualität. Ja, ja, da, ne? Also nicht, dass das jetzt hier irgendwie falsch verstanden wird im Radio. Also inszenatorisch ist die Qualität, liegt die doch teilweise wesentlich höher über den Qualitäten mancher heutiger Produktionen. Das muss man schon mal bemerken. Und das sind auch so kleine Details in dem Film, die man heute gar nicht mehr wahrnimmt, weil es heute selbstverständlich ist, wie zum Beispiel Nebel. Da gibt es diese Nebelszene da, wo dann irgendwie dem Alberich begegnet. Die haben Wochen, Monate ausgetüftelt, wie sie diesen Nebel da hinkriegen, dass der so im Bild ist, dass man den sieht. Den konnte man nicht animieren, auch nicht reinretuschieren irgendwas. Der musste da sein. Die haben dann, das kann ich kurz erzählen, die haben irgendwie eine Art durchlässigen Boden gebaut und unten drunter haben die irgendwie Feuer gemacht und haben verschiedenes experimentiert und ein gewisses nasses Laub drauf gemacht und dann noch andere Sachen und haben da so auch mit der Temperatur geguckt und dass es in dem Atelier auch so funktionierte von der Luftgeschwindigkeit und dass das der Nebel dann dort war in der Aufnahme, wo er ist, weil das sonst nie funktioniert hätte. Das ist hochinteressant. Also die haben da ausgetüftelt und diese Bilder sind genial komponiert. Und was ich auch an Fritz Lang sympathisch finde, irgendwie habe ich irgendwo mal gelesen, dass er nicht jetzt darauf achtet, wie, also auf die Ästhetik des Schauspiels achtet, sondern dass ihn zum Beispiel gerade an Frauen fasziniert, wenn sie so aufmüpfig und frech und ja, irgendwie aus der Reihe tanzen. Das Gespräch mit Live-Kind-Begleitung. Ja. Sagen also. Ja. Genau, ja. Zum Beispiel Ozzy Osbalda hat er ja auch so ausgewählt. Und ja. Ist doch auch von Fritz Lang, oder? Ozzy Osbalda war eine Schauspielerin. Ja, ja. Aber ja, die hat er auch aus dem Grund ausgewählt. Die hat er nicht mitgespielt. Nein, die hat da nicht mitgespielt, aber auch in einem anderen Film von Fritz Lang. Hat sie bei Fritz Lang mitgespielt? Glaube fast nicht. Würde ich jetzt behaupten, nein. Sie hat bei Lubitsch mitgespielt. Ja. Mehrfach, aber... Ja, und ich möchte kein Mann sein. Na gut. Ja. Echter Name oder Künstlernamen? Weiß ich auch nicht. Künstlername, so viel ich weiß. Ja, Künstlername, teilweise. Teilweise auf jeden Fall. Ich fand den Film aber, trotz dass er sehr theatral auch war, auch von den Darstellern, fand ich ihn trotzdem eigentlich sehr pur filmisch irgendwie so. Weil so viele, viele Dinge, die im Theater anders laufen würden, fand ich, waren in dem Film irgendwie. Also es war. Also man kommt ja irgendwie unmittelbar, wenn man an Filme von der, also solche Art Filme heute denkt, wenn man zum Beispiel dann Herr der Ringe nehmen würde, so für 80 Jahre später. Das funktioniert ja eigentlich genauso. Also es ist eigentlich... Der hat auch viele dieser sehr komponierten Aufnahmen, das stimmt, das viel... Ist eigentlich nichts anderes, sozusagen, oder heute... Herr der Ringe, das ist Stummfilmzeit, das stimmt schon. Gut, Game of Thrones ist jetzt vielleicht auch ein bisschen was anderes, aber die... Die Ästhetik und die Grundidee, finde ich, ist eigentlich schon sehr ähnlich. Und sie haben auch in der ersten Staffel eine Szene aus den Nibelungen 1:1 übernommen, nämlich mit der Jagd. Okay. Ja, heißt es, der wird der auch von seinen Leuten umgebracht, der König. Und es wird gesagt, er ist von einem Eber aufgespießt worden. Das ist ja das, was sie sagt, was sie träumt. Ja. Und er stirbt auch auf der Jagd. Also, das fühlt mir im Film. Also ich muss los. Habt ihr zufällig noch irgendeine Frage, die ich jetzt nur ich beantworten kann? Ansonsten würde ich jetzt... Spielst du es dann wirklich so spontan, also es kommt dann in dem Moment oder das ist so wie... Nee, ich bereite mich schon vor. In dem Fall ja, wie gesagt, nach... Ja, den Film habe ich, ja, den kannte ich auch schon relativ gut in dem Fall. Aber ist es so, dass es manchmal sich sozusagen in der, also wenn du dann auch, ist ja improvisiert und deswegen ja nie genau gleich und sowieso nicht, aber... In dem Fall war es nicht improvisiert, es gab nur improvisierte Passagen, zwar nach der Originalmusik, die ich mir relativ so viel wie möglich angeeignet habe. Also diese Sachen von wegen immer ein bisschen wie so französische Nationalhymne, so ein Hau. Also es fing ja immer so an, wie die Marseillaise. Das ist der Siegfried-Motiv, dafür kann ich nichts, das ist so. Das ist wirklich so? Ja. Okay. Ich fühlte mich nur ein bisschen an hier, wie heißt es, Babylon erinnert. Neues Babylon, ja. Ja. Achso, ja. Ja gut, da hatte ich die Marseillaise ja drin, ja. Ja, natürlich. Das ist diese typische Auftaktrate. Bam, bam, bam, bam. Und hier ist bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ja, es geht so ein bisschen ähnlich los. Aber ich glaube, da gibt es viele Sachen. Ich glaube, wenn man es für Orchester hören würde jetzt, nicht nur die Klavierversion, dann wäre es natürlich orchestral ein bisschen differenzierter ausinstrumentiert. Dann denkt man nicht sofort an die Marseillaise, wie jetzt, wenn man es nur auf dem Klavier hat vielleicht. Das ist auch das schade ein bisschen, dass man die ganzen Nuancen und auch so die tonsprachlichen Mittel auf dem Klavier sind halt begrenzt im Gegensatz zum Orchester. Das ist halt ein bisschen schwieriger. Und schwupp, da geht das weg, das Handy. Naja, eine Sache wollte ich noch gerade anmerken, weil das gerade noch so einfiel wegen den Figuren. Also jede Figur hat ja einen relativ starken und klaren Charakter und es ist immer ziemlich klar abzusehen, wie sie handeln wird eigentlich in dem Film. Und das finde ich sehr schön, das hat man auch erst jetzt durch die Rekonstruktion wieder rausgefunden, weil es gab Wiederaufführungen von dem Film, wo der Film auch Siegfrieds Tod hieß. Einmal in den 30ern, einmal in den 60er Jahren, wo man sofort wusste, dass er tot ist. Ne? Jetzt weiß er genau Siegfried eigentlich, da weiß man es nicht sofort, wenn man es nicht weiß, dass er tot sein wird, wenn man es nicht kennt. Und jede dieser Figuren, das sieht man jetzt in der restaurierten Fassung wieder sehr schön, hat ein Wappentier im Namen. Also in jedem Titel, immer wenn ein Titel um jemanden handelt, da ist bei der Brunhild ist immer so eine Schlange, beim König Gunther ist ein Löwe, so ein stolzer Löwe, ein König. Bei Siegfried immer der Falke natürlich, der im Falkentraum vorkommt. Das finde ich großartig. So. Und am Schluss endet dann hier endet die Mär von Siegfried, ist dann so ein Falke mit einem Messer durch. Das ist schlecht auch. Auch nicht richtig, also das ist nicht mehr aufgefallen. Ja, zwischendurch die aber Tiere immer gesehen am ersten Buchstaben, ja. Aber ich habe mir überlegt, ob es jetzt jedes Mal das gleiche ist, aber irgendwie... Nee, es ist immer ein anderes Tier, aber mir ist immer nur das Einhorn auf. Das geht. Ne? Müssen wir mal gucken, was kriemelt, das weiß ich gar nicht, was kriemelt jetzt hat und ob sie im zweiten Teil das gleiche Tier hat. Weiß ich gar nicht genau. Wenn sie dieses Unschuldige und weiß ich nicht, dann wäre... Ist sie nicht das Einhorn? Genau, sie ist das Einhorn, ja. Es gibt auch irgendein Standfoto, glaube ich, wo es ein Einhorn gibt. Irgendeine Szene, die entweder nicht gedreht wurde oder nicht verwendet wurde. Und? Möglicherweise von Fritz Lang. Der hat ja auch Szenen durchaus nicht verwendet. Gab es auch konzipiert und während des Drehs wieder rausgeschmissen. Und ich weiß, es gibt irgendwie Einhornbilder. Das wäre natürlich echt witzig gewesen. Das erste Einhorn der Filmgeschichte. Naja, gut. Vielen Dank, ich mache mich los. Viel Spaß noch. Füllt die Stunde. Ich finde es super mit den Filmmusiken. Was bitte? Dass er das hier immer einspielt bei den Stummfilmen. Ich habe das hier nochmal gesehen bei von morgens bis mitternachts beim Stummfilmsonntag. Das war auch fand ich auch super. Also das war schon. Ja. Das macht es irgendwie immer noch zu einem richtigen Kinoerlebnis, finde ich. Und man sozusagen auch noch im Kino ein Klavier drin stehen hat. Auf jeden Fall, weil diese DVD auch noch hing. Und wir zwischendurch raus mussten. Das stimmt. Blu-ray. Und er immer an der Stelle, die gehangen hat, noch weitergespielt. Ja, und dann mitgehangen hat. Ja. Das war super. Ja. Was ich fertig hält? Was? Oder? Ach so, ja ich habe noch ganz viel. Aber genau die Szene ist mir auch aufgefallen, die du aufgezeichnet hast. Ah ja, die fand ich, die war so super ästhetisch. Ja. Das war ein Augenschmaus, aber wirklich ein Augenschmaus. Da habe ich gedacht, ja, Fotogenie. Welche? Ja, das war die Szene, wo vorne im Vordergrund stehen wie so Säulen, die in so Ritterkleidung, ich nenne es jetzt mal so. Das erste Mal als die Burg kam. Die Leute. Und die stehen auch im selben Abstand zueinander. Und im Hintergrund laufen dann die königlichen Hoheiten in Gewändern, in hellen Gewändern, also im Vordergrund die dunklen, säulenartigen Ritter, Wächter, was weiß ich, und im Hintergrund dann in weißen, wehenden Gewändern laufen die Leute von rechts nach links durchs Bild. Wunderschön. Ich fand auch toll die Totale von der Kirche. Ja. Also von der Kathedrale, die halt so super riesig war mit den vielen weißen Stufen und dann kam Kriemhild, glaube ich, mit ihren Leuten in weißen Gewändern hoch und die anderen in schwarzen. Also es war natürlich, also war so farblicher, ein optimaler Kontrast, so wenn man irgendwie Protagonisten und Antagonisten feststellen will, dann war es eigentlich so ein Moment, wo die dann auch so aufeinandertreffen, weil die auch noch so in einem Dreieck hochgehen, so zwei, oh, zwei Diagonalen. Das fand ich sah super gut aus. Ja, ja, aber auch generell ist also ganz, ganz oft was in der Bildkomposition so, dass es extrem symmetrisch war. Es war immer so auf die Mitte fokussiert und zum Beispiel gab es ja öfter mal, genau da in dem Zimmer von Brunhilde gibt es ja diesen Bogen da, wo, glaube ich, das Bett drin ist oder so. Das war immer eins zu eins symmetrisch im Bild und so, solche Geschichten. Das ist top, finde ich. Genau. Ich fand es auch total unterhaltsam, muss ich sagen. Also es war ja, 150 Minuten ist jetzt völlig unabhängig, welcher Film es ist, ist ja schon lang. Muss ich mal einfach sagen. Aber es war ja wirklich, alle 5 Minuten gab es irgendeine Action-Szene oder irgendeinen großen Konflikt oder ähnliches. Es war ja einfach immer sehr, sehr viel los. Das war, der Film hatte sowieso einfach sehr, sehr viel zu erzählen. Mhm. Was ja manchen Filmen, die heute vielleicht 2,5 Stunden geht, die haben nicht so viel zu erzählen und dann wird es halt öde. Ja, so an manche Blockbuster denke. Aber was ich zu diesen vielen Bewegungen und so dann auch noch irgendwie aber positiv festgestellt habe, ganz oft ist es im Bild so, dass, oder auch gerade in diesen Kirchenszenen oder mit dem Altar und so, dass sich sehr, sehr wenig bewegt. Aber das ist dann auch mehr so, ich finde, das hat fast schon gewirkt wie moderne Kunst. Weil dann zum Beispiel, ja, man hat dieses Bild, alle stehen statisch da und dann gibt es diese eine Pendel von Weihrauch, der immer zack, zack, zack, so hin und her schwingt und teilweise auch, wie sie das dann beleuchtet haben und so. Mich hat das an moderne Kunst erinnert teilweise, also so an Installationen. Ja, ja, so an Performance-Sachen, aber genau, genau. Auch die Kostümierung. Also ich dachte mir, natürlich ist es logisch bei so einem Schwarz-Weiß-Film, der war ja koloriert, aber dass man ja nicht mit Farben arbeiten kann. Also braucht man die Muster, um zu zeigen, okay, hier ist jetzt was Besonderes. Und sie mussten ja auch... Schwarz-Weiß dadurch muss ja. Aber es war, weißt du nicht, ob es Schwarz-Weiß ist. So, das ging, du hast nur durch die Muster gesehen. Hell-Dunkel-Kontrast, ganz klar. Aber dass sich nicht bewegt wurde im Hintergrund, damit man erkennt, wo sich denn jetzt bewegt wird, weil du sonst einfach keine Aufmerksamkeit darauf lenken kannst. Du kannst keine Akustik dahin lenken. Du kannst nichts tun, außer eben zum Beispiel der Zentrierung. Das ist wie so ein mittelalterliches Gemälde, wo dann ganz klar gezeigt wird, okay, jetzt haben wir in der Mitte, weiß ich nicht, den Jesus, Gott, wie auch immer, und dann knien an den Seiten die Könige und dann geht es immer weiter. Also dieses ganz, ganz klare Fokussierung, ganz klare Aufteilung, weil der Zuschauer sonst zu lange sucht, wo passiert es gerade? Du bist ja sowieso schon damit beschäftigt, zu deuten, was gerade passiert. Die Leute reden und reden und reden und du denkst dir, okay, was könnten die jetzt reden? So, na, also du weißt es, du verstehst es ja, aber du bist als Zuschauer viel mehr eingebunden. Nicht so viel aussagt über die Handlung. Nee, also wenn das ja alles läuft ja auch viel über Stimmung. Ja, also ja, das stimmt auch. Gerade ohne Ton. Ja. Also musst du ja viel mit Dingen hast du ja sozusagen, du hast ja nur das Bild. Mhm. Also es ist ja auch gar nicht irgendwie Stille, aber du hast halt nur das Bild. Man ist sich bewusst, die Musik passt zwar auch zum Bild, aber so und dann ist eben Weihrauch oder wie gerade gesagt wurde Nebel, das hat dann eben halt eine sehr, sehr direkte Wirkung, weil du halt eben das vielleicht dann noch anders als Geräusche wahrnimmst. Ja. Ja. Und zu den Glocken, das finde ich auch immer wieder faszinierend. Ich frage mich immer, wie das geht, aber wahrscheinlich ist es, weil jeder von uns die Erfahrung hat, dass Glocken bestimmte Geräusche erzeugen. Aber ich finde, also bei mir ist da sofort die Vorstellung da, dass wirklich da total die Glocken gerade abgehen und ich höre die förmlich. Ja. Und das habe ich auch... auch bei anderen Stummfilmen schon gehabt, wenn da so Orchester dann gefilmt werden und gerade auch bei Orchestern gibt es ja die Dirigenten, die dann, wenn es besonders wild gerade sein soll, da total am Rumfuchteln sind mit ihrem Dirigentenstab, genau, manchmal auch hüpfen und was weiß ich. Und da weiß man so richtig, boah, da geht gerade der Punk ab. Und das finde ich irgendwie cool an Stummfilmen, dass man da auch noch die Imagination mehr so spielen lassen kann und ja. Vor allem, dass man irgendwann die Sachen als natürlich hinnimmt. Mhm. Also am Anfang, man wird ja extrem eingeführt. Also die ersten Charaktere haben sich ja Szene, also haben sich ja präsentiert erstmal. Wir wurden erstmal eingeführt. Es war wie in so einem Musical oder so. Also Bilderbuch. wie, ja. Kinderbücher. Da wird immer in den ersten paar Seiten werden erstmal die Charaktere vorgestellt. Ja. Und das auch noch richtig extrem. Und dann wurden die Beziehungen immer tiefer, das Thema immer tiefer. Und das, was sie gezeigt haben, musste gar nicht mehr so übertrieben werden. War jetzt mein Gefühl. Weil wir jetzt inzwischen eben wissen, wie diese Charaktere aufgebaut sind. Wir wissen, wie sie handeln werden. Wir wissen, was ihnen vorgeht. Und die kleinsten Regungen in ihnen verraten uns das schon. Ich konnte nicht sagen, was... Also ich konnte nicht immer... oder habe nicht immer nachfühlen können, was jetzt in ihnen wirklich vorgeht. Also vieles für mich, glaube ich, auch einfach... Kann ich nicht erschließen. Aber was ich für mich... also schön fand eben auch in Stummfilmen, dass man nicht... so einen abstrakten oder von der Gesellschaft geprägten Sprachgebrauch eben reinrutscht, sondern oder Begriffe, die eben keine dingliche Entsprechung mehr so haben, sondern dass es halt eben im Anführungszeichen physischen Materiellen dann doch irgendwie der Körper, der sich bewegt, einfach jetzt ohne erstmal so wie bei Ovid irgendeine Verwandlung oder so stattfindet, ohne dass es eben jetzt ist gut, schlecht oder schön, hässlich oder so, das hat sich dadurch so ein bisschen immer wieder aufgehoben, so, also für mich. Und ich habe aber vieles habe ich überhaupt nicht verstanden, also gar nicht verstanden, aber es war auch nicht so schlimm. Ich hatte meistens nur immer diese Spannung total und das habe ich eher im Magen, also so im, hier so die ganze Zeit gespürt. Also was ist gespürt, da war es irgendwie halt so mitgefiebert, mein Magen. Ja. Ich finde irgendwie am Stummfilm so, also auch historisch gesehen irgendwie so interessant, dass ja eigentlich dann die Entwicklung des Tonfilms erst sozusagen Stille ins Kino gebracht hat. Ja. Weil irgendwie ja vorher hattest du ja immer Stille und jetzt hat Stille sozusagen eine Bedeutung. Und dafür finde ich es halt auch immer noch wichtig, sich einfach Stummfilme anzugucken. Ja. Unabhängig davon auch, ob man jetzt gut findet oder nicht, gibt ja auch nicht so gute Stummfilme. Ja. Aber einfach, um sich das so vor Augen zu führen und dann bekommt das auch eine völlig, völlig andere Bedeutung. Was ich euch mal noch fragen wollte, hat euch diese Höhle am Anfang auch an die Auferstehung von Jesus erinnert? An diese Höhle von... Weil, also ich finde, es sieht, also im Rallye-Unterricht und so, genau solche Bilder, also genau die Höhle, also für mich war das eins zu eins die Höhle. Ne? Ja, genau. Ja, die haben ja viel mit auch so, also sei es jetzt religiöse, auch, denke ich, ideologische Themen, also so viele... Das ja auch irgendwie immer angerissen. Aber da habe ich leider, also. Ich ja auch nicht. Ich habe eher so gedacht. an diese griechische, römische, also so Zeus und Co. Also ich war irgendwo da eher unterwegs, weil er sich wirklich hinstellte wie die ganzen Statuen, aber permanent. Ja, und da hattest, also deshalb warst du halt, war ich direkt in diesem da drin. Und eher in dieser Unterwelt. Also wenn du Herkules gesehen hast. Das war das dann eher für mich in dem Moment. Vor allem mit dem Nebel. So. Ja. Also. Und ich fand da aber eben das Schöne, dass sozusagen dieses Statuehafte, auch so bei Siegfried oder so, dann eben ja, wirklich durchbrochen wird mit dem Speer. So. Und dass er eben einfach weiterhin Mensch aus Fleisch und Blut ist. So. Aber erst auf der Bahre. Und, so geil, für uns ist aber, und das ist aber das Schöne eben für uns als Zuschauer, wir können da mitfiebern, aber... So und identifizieren oder spüren da irgendwie mit und fiebern mit, aber in dem Gewissen, okay, wir bleiben jetzt erstmal so erhalten. Wir können aber diesen ganzen Konflikten oder diesem wirklich doch nicht bis auf den Grund, aber schon ein Stück weit irgendwie das so auch mit aus, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, ausloten immer wieder oder diese. Da ist die Liebe, die Sehnsucht, die was da auch immer wieder so für Themen hochkommen. Wo dann aber jeder, es gibt einmal den Film, der auf der Leinwand läuft, aber dann eben so viele Filme, wie wir da sitzen, also wie Zuschauer in einem Raum sitzen und da einfach dann jeder bei ganz anderen eigenen Stellen dann auf einmal irgendwas merkt im Körper oder irgendeine Erinnerung hochkommt oder so. Das finde ich immer. Aber das meine ich nicht verstehen. Das meine ich nicht verstehen tatsächlich. Dass du nachvollziehen kannst. Also du kennst, du hast eine Resonanz, ja, aber eher eine Resonanz, weil sie eben vom Körperlichen, vom viel Menschlicherem ausgeht, als jetzt ein Godard, tut mir leid, aber so ein Godard-Film, wo dann irgendwie, vielleicht ein Dialog drin ist, der dich auf einer ganz anderen Ebene anspricht, wenn du nicht das, also wenn du das nicht gewöhnt bist. Und dieser Film, also da begegnest du etwas anderem, der spricht dich auf einen anderen, woanders an. Und das ist ja schön, dass es dann auch ganz viele Filme gibt, die mich immer ganz anders ansprechen. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt von Godard Nouvelle Vague nimmt oder Außer Atem, ich finde aber, das sind auch, vor allem Außer Atem, sehr physische Filme. Ja. Und ich finde, der hier war auch sehr physisch, also sehr auf Körperlichkeit und auf wirklich auf die, ja halt auch einfach, dass es sozusagen Fleisch und Blut ist. Darum ging es ja auch irgendwie ein Stück weit, dass er jetzt am Ende des Tages, ein Regenwurm, nicht mehr, dass er ja nicht mehr Fleisch und Blut sozusagen ist, weil er irgendwie invisible, unsichtbar? Nein, gut, dann meine ich das falsche Wort. Unverletzlich, unverwundbar ist, genau. So, und in dem Zusammenhang, also das schreit ja förmlich nach einem körperlichen Film, wenn es so um den, er da auch in dem Blut badet. So, das fand ich, sah auch sehr schön aus. Das war ja auch irgendwie so ein totale durch zwei Bäume durch auf den See. Nochmal zu dir kurz. Mich hat's an David von Michelangelo erinnert. Ja, aber total, oder? Also so wie er, also seine Posen schon auf jeden Fall. Also von der Muskulität, Maskulinität? Nein, Muskelmasse. Ja, von der Muskelmasse müsste der werte Schauspieler noch ein bisschen zulegen, um mit ihm mithalten zu können. Aber ansonsten so von den Posen her. Hätte müssen. Aber nee, du hast recht. Im Endeffekt ist ja das Interessante, geht's ja, Nouvelle Vague und so weiter, genau um das Gleiche. Und es wird auch so dargestellt. Und ich... Rettet sie ihn? Ich fand auch irgendwie, das Ende war wahnsinnig gut inszeniert, weil wenn man halt bedenkt, okay, das war ein Kinofilm, der war sicherlich sehr, sehr teuer. Der war opulent und riesig, also es war ja nicht fast ein Monumentalfilm. Und dann hast du jetzt, meinetwegen, ich glaube, der zweite Film kam 1926, zwei Jahre später raus. Dann hast du dann sozusagen dieses Ende und dann gehst du doch auf jeden Fall wieder ins Kino nächstes Jahr. Also einfach auch so eine Verbindung dazwischen herzustellen und so dieses, auf einmal wird die, die vorher in Weiß getaucht war sozusagen und die eigentlich ja etwas schwächliche, sag ich mal, Figur war, die wird auf einmal irgendwie, sagt sie, okay, egal wo du bist, ich werde dich finden. So, und dann ist der Film vorbei. So, dann gehe ich doch in zwei Jahre später wieder in. Ja, eben. Aber dramaturgisch einfach sehr gut gemacht. Ganz, ganz viel. Die hatten auch Point of View, wo er dann plötzlich vor dem Drachen war und was weiß ich, also so viele. Mal ganz ehrlich, dieser Drache sah so gut aus. Also wirklich, wenn man sich anguckt, wie in. Es ist ja nun gerade en vogue, in Fantasy-Sachen ständig Drachen zu verwenden. Ja. Die sehen nicht besser aus, finde ich. Ja, ich hab auch gedacht, als Herr Frisch heute Morgen gesagt hat, wir sollen uns jetzt nicht beirren lassen von diesen Pappdrachen. Man sieht schon sehr arg, dass es ein Pappdrache ist und so. Da habe ich an irgendwie so einen chinesischen Drachen irgendwie gedacht, so einen Papierdrachen, den man für Karneval oder so benutzt. Sowas habe ich gedacht. Nee. Aber also ich war dann umso ja auch begeistert da von dem Drachen. Das erinnert, also ich weiß nicht, kennt ihr noch Fuchur? Unendliche Geschichte und so? Ganz schlimme Verfilmung. Also die wurde zerrissen eigentlich, die Verfilmung, aber der hat mich also von seiner Bewegung her daran erinnert. Oder der Drache Daniel. Welcher ist das? Das ist so ein Kinderfilm aus den 90ern, glaube ich. Habe ich mal auf Video gesehen. Ich hatte eine Serie, eine ungarische. Shushu heißt da ein Drache und der war aber so eine Puppe. Und der war auch so. Der hat auch so Nüstern, so Dino-mäßig. Okay. Kennst du den? Du kennst den, woher? Aus dem Fernsehen noch. Der hat gelispelt immer, ne? Irgendwie so. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch ist, aber ich glaube, dass er eine Sprachfehler hatte auf Ungarisch. Das ist ja super. Ja, ja. Nee, der aber hat auch so ein Lied am Anfang und so eine kleine rothaarige Freundin oder ein Freund, ich weiß nicht mehr. Und bei Ronja Räubertochter gab es auch einen Drachen. Echt? Kappler oder so. Das war da, wo die Bösen immer gefangen wurden. In so einem, naja. Nee, aber den fand ich, abgesehen auch davon, fand ich die Ausstattung einfach sehr, sehr... Klasse. Es war halt alles so genau auf den Punkt. Ja. So wie als hätte jemand jeden Frame einzeln gemalt. Hat man wahrscheinlich auch. Ja, naja, gut, aber das ist ja offensichtlich gefilmt worden. Das ja, ist ja nicht so, also aber deswegen, im Sinne von der Typ, also im Sinne, also der hat's ja... Der hat wirklich ein Storyboard gemalt, ja. Ja. Aber ich meine jetzt, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also komponiert bis ins letzte Detail. Ja, da detailverliebt. Vielleicht nähert sich's da, wenn man sagt, es ist 1924. Hat es vielleicht auch noch mehr gerade vom Rhythmus her mit Opern oder Musicals oder so zu tun. Das ist ja auch sehr opernhaft mit 7 Gesängen oder theatral, Theater, 5 Akte oder sowas. Ja. So solchen Schemata folgt das ja auch irgendwie. Total. Total. Mal kurz. Viel Spaß euch noch. Gehst du noch zum Seminar? Oder ist das vorbei? Ist vorbei. Sorry. Also das, an was es mich auf jeden Fall als allererstes erinnert hat, schon bei den ersten Szenen, sind die ganzen Märchenverfilmungen, die immer vor Weihnachten im Fernsehen laufen. Die aus Osteuropa. Also so 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, also ich hab aufgeschrieben Schneeweißchen und Rosenrot, Hänsel und Gretel, Schneewittchen, Rumpelstilzchen, das volle Programm. Aber das auch, also du hast ja gerade schon gesagt, von wegen Herr der Ringe, Game of Thrones, jemand meinte neben mir, das ist ja wie in Game of Thrones. Also zu dieser Szene. Und das ist halt so, ja nee, aber das, die Allgemeinbildung heutzutage ist ja tatsächlich so, klar, Game of Thrones, alle Staffeln, Nibelungen, nie gehört. So, das ist halt auch ganz cool, dass wir das nochmal so mitbringen. Also ich glaube, dass man nicht alle Inszenierungen von Wagners Nibelungen oder keine gesehen hat, das ist nicht aber so schlimm. Dass man die Story so kennt, dass man irgendwie Siegfried oder so, das weiß, woher denn, wenn du es nicht, woher weißt du das? Hey, also die Nibelungen sind doch auch als Kinderbuch eigentlich. Genau, aber weiß man trotzdem nicht mehr. Findest du? Also ich weiß nicht. Ich glaube schon. Kannst ja morgen mal fragen, also nächste Woche. So im Kindergarten mal rumfragen, wer so. Ich habe das im Kindergarten nicht gelesen. Was, Nibelungen gelesen? Ja, ich habe es auch nicht im Kindergarten. Hat jemand dir gesagt, sie hat ihre ganze Kindheit nur mit. Ja, aber sie hat auch eine andere Kindheit gehabt, wahrscheinlich. Also. Ich fand sowieso sehr spannend, wie so die Leute um einen rum reagiert haben, weil ich finde so bei den allermeisten anderen Filmen, finde ich, sind die Reaktionen sehr kollektiv. Also man erschrickt sich zusammen, man ist emotional ergriffen zusammen, man lacht zusammen. Das ist alles sehr, ja, die breite Masse reagiert gleich. Aber da war es jetzt mehr so, also manche waren sehr ergriffen und konnten sich sehr damit identifizieren. Und andere haben aber auch immer wieder so gekichert und fanden halt witzig, wie bestimmte Sachen inszeniert worden sind, weil es halt doch schon sehr viele Jahre zurückliegt und das halt so ein bisschen lächerlich für manch einen vielleicht wirken kann. Und das fand ich schon spannend. Also ich fand stellenweise auch ganz lustig, nicht jetzt wegen der Inszenierung, sondern es ist ja irgendwie manchmal auch ein bisschen überzeichnet und halt Ja, aber das finde ich interessant, vor allen Dingen das kollektive Aufstöhnen, als der 7. Gesang auch noch angezeigt wurde. Ja, aber jedes Mal mehr, jeden Gesang mehr war. Was ich wirklich nicht ganz verstanden habe, weil das letzte Bild des 6. Gesangs war ja, was auch übrigens sehr, sehr schön aussah, war ja, als die dann, als er dann nochmal Siegfried auf den Hagen so und so zugelaufen ist mit dem Schild und dann halt umgefallen ist und dann haben sie da alle so gestanden und geguckt, halt völlig starr. Wenn dann der Film vorbei gewesen wäre, dann hätte ich mich doch geärgert, weil dann hätte ich noch mehr wissen wollen, was jetzt passiert. Also ich fand es dann, dann wäre es auf dem falschen Höhepunkt, hätte es geendet, finde ich. Also ich fand, so war es schon sehr... So ohne Sinn und ohne... Aber das hätte halt nicht in die Logik des Films reingepasst, weil der eigentlich sehr stringent ist. Ja, aber klar. Wo du gerade Kafkaesk sagst, also ich fand, es war auch... teilweise so ein bisschen so wie im Expressionismus. Also gerade die Gesichter fand ich irgendwie so sehr. Das wie ein Mitternachts, also von morgens bis Mitternacht. Total nach, also ist nachgezeichnet. Genau, und oder auch bei, das hat mich ein bisschen erinnert an die Macbeth-Verfilmung von Orson Welles, weil die halt auch so in dem Stile ungefähr ist. Aber hier fand ich es irgendwie etwas erträglicher. Ich mag Expression. Ja, ich mag das also einfach persönlich, nicht sonst nicht so gerne. Weil ich fand, hier war das einfach eine sehr, sehr gute Mischung. Also so bis also bei, hat alles zusammengepasst. Ja, bei M von Fritz Lang ist das auch so. Also das ist, da komponiert das irgendwie alles zusammen besser, finde ich. Aber ich muss sagen, so, weiß nicht so, also Die erste Stunde fand ich sehr mitreißend und am Ende hat es mich auch nochmal mitgerissen, so 6, 7, aber ich glaube so 5, vielleicht auch noch 4, ja eher 5, fand ich, also da bin ich auch mal kurz weg gewesen mit den Gedanken, wo ich dann auch so gedacht habe, boah ey, jetzt zieht sich's. Ich glaube, es lässt sich kaum vermeiden bei der Länge. Ja, also weil irgendwann war man auch diesen Rhythmus, dieser Höhepunkte, die immer wieder kommen und immer wieder gibt es Tramme und so, irgendwann ist man dann abgehärtet zum Lauf des Films. Denkt man, ja komm, ne, sollen sie noch ein paar Dramen machen. Ich schalte dann wieder beim letzten Drama, beim Höhepunkt mein Hirn an und dann kriege ich das Ende mit oder so. Dann habe ich die Geschichte und ja, diese kleinen Dramen könnte man ja nicht nur als immer wieder für den Zuschauer, jetzt muss ich wieder auf die Leinwand, sondern irgendwann wird es halt auch echt anstrengend. Also so könnte man es ja auch mal sehen. Das ist vielleicht ja, so bewusste Langeweile. Also dass man halt so ein Stück weit, Langeweile ist wahrscheinlich das ist der falsche Ausdruck, aber so sehr bewusste Pausen, die für sich gesehen dann eben im Vergleich nicht so, wie wenn Siegfried gegen den Drachen kämpft, einfach nicht so, damit es nicht so extrem sind sozusagen, sondern okay. Aber dass du sagen, den Zuschauer wieder irgendwo abholen kannst, weil wenn du nur ganz oben bist, dann kannst du ja nur runterfallen, dann kannst du ja nicht mehr nach oben kommen. So. Das stimmt wohl. Aber heutzutage hätten die halt Profit draus geschlagen und entweder eine Serie draus gemacht mit mehreren Episoden, ja, mehreren Staffeln oder halt mehr Teile, so wie Herr der Ringe und Co., also damit du möglichst oft dahin musst. Bei dem Film würde ich jetzt vielleicht trete ich jetzt in Fettnäpfchen, aber ich bin mir sicher, dass der relativ erfolgreich gewesen ist. Der Film jetzt? Der? Zu seiner Zeit. Ja, klar. Ja, aber so. Nee, ich meine, wie man es heute gemacht hätte vielleicht. Also hätte du, wenn du wüsstest, cool, den Höhepunkt habe ich. Zu verfilmen, ja, im Sinne von, also klar, wenn man so viele Höhepunkte hat, dann muss man ja nicht irgendwie. Ich habe auch immer wieder gedacht zwischendrin, jetzt ist bestimmt das Ende. Weil jetzt so eben war ein Höhepunkt erreicht, habe ich gedacht, ja, jetzt könnte das Ende kommen. So. Hängt vielleicht auch mit der Musik zusammen. Also weil ich fand damit. Stimmt, ja. Damit hatte man aber auch so ein Gefühl für den Rhythmus des Films. Also sonst ist ja der Rhythmus des Films immer sowas. Ein bisschen Unbewusstes. Also man merkt, dass es da ist und man spürt es auch irgendwie. Aber ich könnte es jetzt nicht in Noten übertragen. Und wenn das dann aber so jemand übernimmt und Klavier spielt, dann bekommt man irgendwie so diesen Rhythmus, so einen etwas klareren Rhythmus. Und ich habe auch die Schrift gemocht. Das hat mich an die Volksbühne in Berlin erinnert. Die arbeiten ja auch nur mit diesen alten Schriften da und finde ich schön. Ich finde es manchmal schwer zu lesen. Die meisten haben wahrscheinlich das Englische gelesen, aber ich habe die Namen gefeiert. Zwischendurch habe ich auch mal ganz kurz in das Englische reingeguckt, weil ich ein Wort einfach echt nicht lesen konnte. Das finde ich auch total ästhetisch. Ich finde, da geht jetzt auch viel verloren in Filmen. Okay, gut, jetzt sind ja eh keine Stummfilme mehr, aber auch die späteren Stummfilme, die haben ja auch schon mehr so die Schreibmaschinenschrift, also in die Richtung gehend. Ist irgendwie schade. Ich finde, da geht was Künstlerisches verloren, was Ästhetisches. Finde ich sowieso so Zwischentitel eigentlich ziemlich schön. Also auch wenn Filme jetzt in Kapitel einfach klar in 5 Akte gegliedert sind und haben dann sozusagen 5 Kapitel Überschriften. Das hat irgendwie was sehr Reizvolles. Ja. Total. Also manchmal fand ich es so ein bisschen, wo ich gedacht habe, hey, Alter, warum nimmt ihr jetzt schon die Pointe vorne weg? Warum? Ich wollte doch hier noch ein bisschen, es hat mich gerade so interessiert und ich wollte wissen, wie es weitergeht und jetzt verreilt ja alles schon, bevor ich es überhaupt gesehen habe. Das fand ich manchmal so, aber andererseits fand ich es auch teilweise schön. Je nach Titel, je nach Kapitel war ich mal so gestimmt. Das finde ich eigentlich sehr schön, weil es einen so völlig weglenkt von was passiert. Zum Wie es passiert. Ja. Also mir fällt leider partout nicht ein, aber es gab mal einen Dramatiker, ich glaube es war Max Frisch, der das auch mal theoretisch formuliert hat, dass man weg vom Was passiert hin zu Wie passiert irgendwas. Und was passiert, ist eigentlich nebensächlich. Das kann man eigentlich auch alles vorher verraten, sozusagen, ganz überspitzt gesagt. Das machen wir morgen übrigens in Mediengeschichte. Ach so. Wenn du den Text gelesen hast. In der... ja. Nein. Aber dass man aus Geschichten immer, dass wie sie die Ereignisse zueinander stehen, das Wichtige ist, wie sie in die Beziehung stehen, wie sich das entwickelt und nicht das, der Fakt an sich, dass es passiert. Es ist ja eigentlich genau das, 90 Jahre danach, total aktuelles Thema in der Popkultur, beim Thema Spoiler. Ja, das ist doch genau, das ist eigentlich genau das. Ja. Wenn jemand, der wirklich das nicht wissen will, in den Film reingehen würde, dann würde er nach zwei Gesängen sagen, Mensch, dann kann ich es auch lassen. So, aber deswegen find ich es, das so bei Stummfilmen auch sehr, sehr spannend. Weil der Stummfilm eigentlich so schon, gut, wie man das sehen möchte, aber rein technisch beschränkter ist als der Tonfilm und sich dann das sozusagen auch noch wegnimmt, was der Tonfilm dann ja, oder was viele Tonfilme nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber in den Känguru-Chroniken wird gesagt, dass, dass der Film von Alfred Hitchcock, ist es Psycho? Psycho? Ja, Psycho, also da noch gesagt wird, der Titel war dann der Mann, der seine Mutter war. Und die Leute sind ins Kino und waren danach total böse, weil sie meinten, ja, das hätte ich doch schon im Titel wissen können. Mhm. So, und das ist ja das Gleiche. Ich glaube, das habe ich auch gehört. Da macht es gerade bei mir klingen. Ohne Gewehr. Ja. Ich weiß nicht, das ist ein Groschenroman, Psycho eigentlich. So ein, hat nur 50 Seiten oder so. Vielleicht heißt das Buch so. Nee, aber der Film ist ja, der ist ja auch ja, unter dem Titel. Der lief auch. Der lief unter dem Titel Der Mann, der seine Mutter war? In einem anderen Land. Ach so. Frag mich nicht wo. Ich dachte gerade, weil. Irgendwo Lateinamerika oder. Da muss man mal nachlesen. In dem übrigens, Europa. So. Muss man nachlesen in dem übrigens sehr guten Buch von Truffaut über Hitchcock. Das erinnert mich jetzt gerade an How I Met Your Mother. Da geht's ja. Im Endeffekt weiß man ja auch schon, dass ja. am Ende die Mutter getroffen wird. Aber, genau, wie? How? Natürlich auch ziemlich verboten. Aber das ist ja wieder das Gleiche. Du wirst wieder als Zuschauer eingebunden jetzt bei Siegfried, indem du in dem Moment dich fragst und gar nicht die ganze Zeit im Geschehen bist, sondern dir immer eine Pause gelassen wird. Okay, überleg mal selber. Alter, was könntest du dir vorstellen, das? Und dann bist du nochmal überrascht, weil du dachtest, oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich fand den Schauspieler von Siegfried auch toll. Mit seiner also tapierten Tolle. Ja, aber wie gesagt, der erinnerte mich etwas an Götz George, weil das war auch so was Körperliches, Physisches, das fand ich super, weil der genau in diese Rolle hereinpasst von Siegfried. Ja, auf jeden Fall, er war es einfach von vorne bis hinten. Ja, absolut, das hat man dem abgekauft. Ja, ja. Das war total Hammer. Stimmt, also, man hat schon allen Personen abgekauft. Also bei mir waren in den Reihen manche ein bisschen enttäuscht von dem Aussehen von der... Genau, ja. Aber dann am Ende war sie richtig schön. Ja, habe ich auch gedacht. Wenn dann die Krone da weg war und so, dann da hat sie ein richtig hübsches Gesicht gehabt. Das war das Schönheitsideal. Das hatten wir ja bei Frau Kandiol, also bei der Filmtheorie ganz oft in der Avantgarde und so weiter. Diese ganz schmalen Lippen und diese unfassbaren Augenbrauen und dann diese total, also man weiß ja nicht, Mann oder Frau, weil die Gesichtszüge so ähnlich sind. Ja. Ja, ist echt so. Wobei ich bei den Frauen hat man es, finde ich, gesehen, aber bei den Männern, da habe ich teilweise überlegen müssen, so Männlein, Weiblein, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Auch interessant, weil was das Schönheitsideal angeht. Ja, total. Ja. Oder auch Geschlechterfragen. Ja. Auch generell die Frauen, das, ich finde, das ist voll aufgefallen, gerade weil es heutzutage anders ist. Die Frauen waren auch diese Mägde von der Brunnhilde, die waren ja alle, die waren absolut nicht dick. Auf gar keinen Fall, aber sie waren... Keine schmächtigen, zierlichen, zerbrechlichen. Nee, gar nicht. Alle beide nicht. Mhm. Also, das fand ich aber auch toll, weil die wurden aber nicht irgendwie auch als praktisch dick und dünn dargestellt. Faul oder so dargestellt oder so, sondern die wurden als stark dargestellt, als starke Frauen. Also klar, am Ende ist vielleicht anders ausgegangen, aber so mittendrin wurden sie schon als starke Persönlichkeiten dargestellt. Am Anfang, Brünnhilde war halt so für mich Merida, wenn ihr den gesehen habt. Sie wollte auch niemanden heiraten, der sie nicht besiegt. Okay. Sondern das war ganz witzig. Nee, und dieses Phänomen habt ihr 1001 Nacht gelesen, gesehen? Oder gehört? Gelesen. Da kommen unfassbar oft so Frauen vor, die so Kriegerinnen, die allein auf einer Burg mit ihren ganzen anderen Mädels und die nehmen dann nur den Mann, der sie auch besiegt. Und interessant eigentlich, wenn du dir jetzt eine Kultur, also wo jetzt das Vorurteil irgendwie gilt, dass die Frauen unterdrückt werden, die aber doch diese Ikonen, diese Frauen als starke, männerbezwingende, weiß ich nicht, wie heißt das? Wie heißen die? Amazonen. Genau. Das ist halt schon cool. Naja, vor allem muss in dem Film hier ja er auch schummeln, um sie zu besiegen, weil er weiß, dass er, wenn er sich jetzt nicht von dem Unsichtbaren helfen lässt, dann verliert er. Und sie steht halt drauf, irgendwie besiegt zu werden. Auch wieder so ein bisschen Psycho, ein bisschen Freud können wir. Also ich fand, sie war ein bisschen sauer, dass sie verloren hat. Ich guck nur, weil ich habe auch noch ein Treffen für ein anderes Seminar. Also nicht irritieren. Ich bin froh, da gewesen zu sein. Also ich komme aus manchen Filmsitzungen raus und denke so, da habe ich jetzt meine Zeit drauf gegeben. Echt? Ja. Wir haben die steilen Thesen rausgehauen. Bei manchen. Also bei wenigen, aber bei manchen. Mhm. Aber das fand ich bereichernd. Ich fand's super. Ich freue mich auch sehr, nächste Woche den zweiten Teil zu gucken, weil ja, irgendwie Fantasy und diese Geschichten sind ja eigentlich eigentlich relativ Geschmackssache. Also man mag es oder man mag es nicht, aber das ist sowas, das fließt und das ist so schön und toll inszeniert und auch unabhängig einfach, das ist völlig zeitlos. Den kann man sich in 100 Jahren noch angucken, der ist immer noch total super und diese, allein auch den Mut zu haben, die Nibelungen zu verfilmen, also so ein riesiges Ding, was auch ja gerade in Deutschland das auch so ein Kulturgut in Häkchen ist, was auch völlig hätte daneben gehen können, aber so fantastisch gelungen ist und auch so extrem, das finde ich schon super. Was soll ich denn jetzt noch hinzufügen? Ich möchte ganz kurz noch, also ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, weil ich mich da dann, glaube ich, noch mal mehr auf die Ästhetik und die Symmetrie und so fokussieren werde und mich in dieser Schönheit suhlen werde. Ja. Vielen Dank.